Aufgabe 7. Liebe Fluggäste, wir befinden uns im Landeanflug auf Köln. Bitte stellen Sie alle elektronischen Geräte ab. Ihre Handys dürfen Sie erst benutzen, wenn wir gelandet sind. Wir werden in etwa 20 Minuten landen. Fluggäste, die einen Anschlussflug gebucht haben, sollten sich an unser Bodenpersonal in der Ankunftshalle wenden. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Köln und vielen Dank, dass Sie mit Lufthansa geflogen sind.